Alle gegen den Automaten und der Automat gegen alle. Sollten Sie nun in Erwägung ziehen, Ihre Fahrkarte am Automaten zu erwerben, berücksichtigen Sie bitte unbedingt die 6 Grundregeln für die Benutzung des Fahrkartenautomaten. Erstens, es gibt im Zweifelsfall keinen Automaten. Zweitens, gibt es doch einen Automaten, wird er von Gottfried Breuler benutzt. Gottfried Breuler ist ein rüstiger Rentner, der seine Freizeit gerne auf Bahnhöfen oder an zugigen Haltepunkten verbringt. Und Gottfried Breuler möchte seinen Kriegskameraden Emil Panschek in Gera anlässlich von dessen goldener Hochzeit besuchen. Das Ereignis findet in 3 Wochen statt. Gottfried Breuler probiert aber am Automaten schon einmal die 47 verschiedenen Alternativen aus, dorthin zu gelangen. Er druckt für jede dieser Verbindungen einen eigenen Reiseplan aus und drückt dann auf Abbruch, bevor er erneut mühevoll die Daten wieder eingibt, die er sich auf einem Schmierzettel zusammengestellt hat. Jeder Versuch, ihn zu unterbrechen, ist zum Scheitern verurteilt, denn Gottfried Breuler ist erstens ertaubt und außerdem ist die Fahrt nach Gera sehr wichtig. Haben Sie also noch ein wenig Geduld. Irgendwann wird Breuler aufgeben, weil seine Blase drückt. Bis er zurückkehrt und Sie schimpfend zur Seite schiebt, weil Sie ungehöriger Flegel seinen Automaten benutzen, sind Sie dran. Drittens. Geben Sie jetzt niemals Ihre Kredit- oder EC-Karte ein, auch wenn der Automat sehr bestimmt danach fragt. Sie wird unter Umständen für immer eingezogen oder schwer beschädigt, oder es werden Dienstleistungen abgebucht, die Sie niemals in Auftrag gegeben haben. Barzahlung ist übrigens nur möglich, wenn man akzeptiert, dass der Automat nicht wechselt. Oder der Automat erklärt sich bereit zu wechseln, aber er lügt. Oder Ihr letzter Schein wird beharrlich nicht angenommen, so verzweifelt Sie ihn auch zerknittern und glattstreichen. Viertens. Führen Sie immer einen dunklen Sonnenschutz, einen Witwenschleier oder Chador mit sich, den Sie mit ein paar Klebestreifen vorn am Automaten installieren und über Ihren Kopf ziehen können, wie ein Fotograf im vorletzten Jahrhundert. Bei direkter Sonneneinstrahlung ist es nämlich unmöglich, auf dem Bildschirm des Automaten auch nur ein einziges Wort zu lesen. Fünftens. Nutzen Sie den Automaten, wenn er Ihnen im Hinblick auf Ihre Reise schon nicht weiterhelfen kann, wenigstens zur sozialen Interaktion, vor allem an ohne Umsteigen erreichbaren Bahnhöfen. Wo würden Sie sonst ein verzweifeltes, bildhübsches Düsseldorfer Model kennenlernen, das sämtliche Kreditkarten geschrottet hat und nun mangels Zahlungsmittel nicht mehr nach Hause kommt? Einen entnervten Schauspieler, der sich gerade des Automaten wegen von seiner Freundin getrennt hat und ganz hingerissen von ihnen ist. Oder den weißhaarigen Manager eines mittelständischen Weidezaunherstellers aus Geislingen, dem Sie mit ein paar souveränen Tastendrücken helfen und der für seinen Betrieb dringend einen fähigen Nachfolger sucht, der sich ein bisschen mit Technik auskennt. Sechstens. Sollten Sie trotz Missachtung der vorstehenden Regeln erfolgreich einen Vorgang abgeschlossen haben, wird Ihnen das nichts nützen. Das Papier des Automaten staut, Ihre Reiseauskunft wird auf die Walze gedruckt, während der Automat munter fiebt und blinkt. Danach versetzt er sich in den Out-of-Order-Status und Sie zurück auf Los. Es war übrigens der einzige funktionierende Automat am ganzen Bahnhof. Und es gibt natürlich keinen Schalter, denn es gibt ja den Automaten. Aber es ist verdammt kalt.